Ein Kaffee. Einen echten Kaffee. Nein, einmal. Einen Kaffee. Und währenddessen erzählen die anderen beiden noch Witze, denn ich muss meine Gitarre stimmen. Eine Tasse reicht. Bringt doch nicht. Erzähl Witze. Warum waren die Ägypter immer betrunken? Pyramiden. Pyramiden, du Idiot. Olaf ist im Altenheim. Olaf geht's nicht gut. Er sagt zu seiner Helga: Ich brauch dich nicht mehr. Ab jetzt hält mir die Petra meinen Schwanz beim Fernsehschauen. Sie fragt, was hat sie, was ich nicht habe? Parkinson. Haha. Hast du den Kaffee? Komm jetzt. Bei meiner Zitat. Was haben Jesus und VW-Bus gemein? Beides Märtyrer. Wir sehen, wir sind noch nicht mit dem Niveau zu weit unten und deswegen vielleicht ein schönes Lied. Tobias, denk wieder, die Welt da draußen ist nur toll. Aber weißt du, Tobias, es gibt Nachrichten. Wir machen hier gerade das Geld. Ihr spendet gleich alle. Und wir senden es nach Kolumbien. Und weißt du, was Mira damit macht? Genau, sie unterstützt die Drogenkartelle. Nein, das ist keine tolle Welt da draußen. Auch wenn du darüber singst. Die Welt ist scheiße. Nein, ist sie nicht. Ist sie wohl? Ist sie nicht? Ist sie wohl? Ist sie nicht? Ist sie wohl? Ist sie nicht? Ist sie wohl? Halt's Maul! Ich sag dir, dass die Welt scheiße ist! Arbeitslos am Bahnhof. In der Unterhose. Kein Pfand zu meinen Nüssen. Nicht mal eine Bierdose. Schwangere Teenager dachten nur an Sex. Nun ist der Bauch rund, gefüllt mit ihrem Ex. Ja, mein Kaffee, der ist schwarz. Und ich trinke ihn, solange er noch heiß ist. Ja, mein Kaffee, der ist schwarz. Ja, mein Kaffee, der ist schwarz. Und nichts anderes ist mir scheißegal. Hat der Rapper, hat gerappt mit gedisst. Und hat er Beef und tierisch Schiss. Bank überfallen. Es folgt der gerechte Lohn. Viermal in den Rücken geschossen. Oh, ja. Krankenhausintensivstation. Doch mein Kaffee, der ist schwarz. Ja, mein Kaffee, der ist schwarz. Und ich trinke ihn, solange er noch heiß ist. Ja, mein Kaffee, der ist schwarz. Ja, mein Kaffee, der ist schwarz. Und ich andere ihn, ist mir scheißegal. Instrumente wechseln. Instrument. Ich kann noch A-Moll. D-Dur. So. Und der ist für eine verdammt schlechte Welt ein verdammt schlechtes Solo. Doch mein Kaffee, der ist schwarz. Ja, mein Kaffee, der ist schwarz. Und ich trinke ihn, solange er noch heiß ist. Ja, mein Kaffee, der ist schwarz. Ja, mein Kaffee, der ist schwarz. Und alles andere ist mir scheißegal.